Oden, erstes Buch, 11 bis 15. Von Epoden und Oden. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Epoden und Oden von Horaz, übersetzt von Johann Heinrich Voss. Oden, erstes Buch, 11 bis 15. 11. An Leukonoe. Nicht vorwitzig geforscht gegen Verbot, was, o Leukonoe, mir zum Lose, was dir, Götter, bestimmt. Noch babylonische Wunderzahlen versucht. Besser fürwahr dulden wir, was auch kommt. Ob mehr Winter annoch, oder ob Zeus diesen zuletzt beschied, der nun gegen des Strands Felsen geklüft, dort das Tyrrhener Meer abarbeitet. Sei klug, Wein uns geklärt und in den engen Raum lange Hoffnung beschränkt. Mitten im Wort flieht uns die neidische Jugend. Nütze den Tag, nicht um ein Haar trauend dem Folgenden. 12. An Augustus. Welchem Mann Lob singest du, welchem Heros, auf der laut und klingenden Flöte, Clio? Welchem Gott? Wes Namen soll froh erwidernd tönen der Nachhall? Sei's, wo grün sich Helikons Flur umschattet, sei's, wo Pindus ragt und der kalte Hämus, dem sich wild entdrängte der Wald zur hellen Stimme des Orpheus, als durch Kunst der Zeugerin er des Bergstroms jähen Fall aufhielt und den Flug der Winde, schmeichelnd auch, nicht taub, sie dem Saitenwohlklang Eichen heranzog. Was erheb ich eher als Zeus gewohnte Ehren? Ihn, der Menschen und Götter Schicksal, ihn, der Meer und Land und im Zeitenwechsel lenket das Weltall, welchem nichts, das größer denn er entstammet, welchem nichts auch Ähnliches blüht, noch Zweites. Doch zunächst nach jenem gewann der Ehren herrlichste Pallas. Du im Kampf mutvoller, von dir nicht schweig ich lieber. Und jungfräuliche Macht, du Feindin grausem Wild, noch dir mit Geschoss des Schreckens treffender Phöbus. Auch Herakles sing ich, die Söhn auch Ledas, den zu Ross, den Sieger zu sein im Faustkampf, hoch berühmt. Hat jener Gestirn dem Seemann heiter gefunkelt. Nieder fleußt am Fels der empörte Salzschaum. Alle Wind auch ruhn. Es entfliehn die Wolken rings im Meer, wenn jene gewollt entsinket drohende Brandung. Ob zuerst nun Romulus ich, ob Numas friedensreich ich sing, ob vielmehr das stolze machtgebund Tarquinius oder Catos rühmliches Ende. Regulus, ihr Skauer, und erhabner Paulus, der die Seel aushaucht in der Pöner Obmacht. Seid gegrüßt, Fabricius auch, mit hohem Liede des Dankes. Den und dich, o Curius Raugelockten, zog zu Kriegsheilanden, und dich, Camillus, strenge Armut auf und der Ahnenflur gleichmäßiger Hausgott. Wie geheim fortaltend der Baum emporwächst, so Marcellus Ruhm. Es durchblinkt das Sternheer, dein Gestirn, o Julius, gleich wie Luna kleinere Funken. Vater, du, uns Erdengeschlecht und Hüter, Kronos Sohn, dir gab das Geschick des großen Cäsars Sorg. Allwaltender du, ein zweiter walte dir, Cäsar. Ob er nun auf Latium hergewandte Pachter scheucht, durch Rächer Triumph gebändigt, ob des Ausgangs äußerstem Rand entsprossene Serer und Inder. Untertan dir richt er mit Fug den Erdkreis. Du durch Krach auf grausem Gespann den Äther. Du entsend in nicht unbefleckter Heine strafende Blitze. 13. An Lydia. Wenn du, Lydia, Telephus Rosennacken mir lobst, Telephus schlanken Arm gleich dem Wachse mir lobst, wie schwellt, ach, die Leber in Glut, Ärger und Gall empor. Dann hält Farb und Besinnung nicht mir den vorigen Stand. Über die Wang auch schleicht still die Zähre, die wohl verrät, wie durch Mark und Gebein zehrender Brand mir glimmt. Ja, mir flammt's, ob die blendenden Schultern frech dir entstellt hadernder Trunkenheit Übermaß, ob ein Knab in Wut deiner Lippe des Zahns dauerndes Mal geprägt. Nein, wenn mich mit Vertrauen du hörst, hoff ihn nimmer getreu, welcher den süßen Kuss rauh entweihte, dem Cypria hold ein Fünftel gemischt eigenen Nektarsafts. Dreimal selig und viermal sie, die unlösbares Band ewig vereint und nicht durch unwillige Spaltungen vor dem letzten der Tag innige Liebe trennt. 14. An den römischen Staat. Wieder trägt dich, o Schiff, neues Gewog ins Meer. O, was trachtest du? Rasch suche der Ankerbucht einfahrt. Schauest du nicht, wie nackt des Rudergeräts der Bord, wie der Mast von des Süds fliegendem Sturme wund, samt den Rahen erseufzt? Und wie, der Tau entblößt, kaum ausdauern der Rumpf mehr, kann den übergewaltigen Meerschwall? Nicht unversehrt hast du die Segel, hast Gottheit nicht, die hinfort höre dein Angstgeschrei. Ob auch pontische Fichte, edler Waldungen Tochter, du, dein Geschlecht und den nicht frommenden Namen rühmst. Nichts vertraut des Kastells Bilde der zagende Seemann. Sollst du der Windsbraut Spiel nicht werden, o nimm dein wahr. Du Bekümmernis mir neulich und Überdruss. Nun mir sehnlicher Wunsch, bangende Sorge mir. Meid, ach meide die Brandung, die durch die Zykladen strömt. 15. Nereus Weissagung von Trojas Fall. Als durchwogen der Hirt auf dem Ideierschiff treulos Helena fuhr, gastlichem Herd entwand, jetzt durch lästige Ruh hemmte der Winde Flug Nereus, dass er Geschick des Grauns ihm weissagete. Heim führst du mit böser Schau, die mit mächtigem Heer Gräcia wieder heischt. Unheil schwört sie gesamt deiner Verehlichung und des Priamus altem Reich. Ha, wie strömet dem Ross, strömet dem Manne bald Schweiß! Welch Totengewühl regst du dem Dardaner Abstamm? Schon mit dem Helm, schon mit der Ägis stürmt Pallas her mit Gespann und Wut. Fruchtlos kühn auf den Schutz deiner Idalia kämpfst du lockend im Haar und für der Weiber Ohr mengst du holden Gesang weichlichem Lautenton. Fruchtlos, daß im Gemach dem Dräun grauser Speer und dem Stahl gnosischer Rohre du ausweichst und dem Getös und dem ereilenden Ajax. Doch, o zu spät, liegt das verbuhlte Haar einst von blutigem Staub befleckt. Nicht den Ithaka-Held deiner gefreundeten Unheil, Nestor auch nicht, schaust du den Pylier? Dorther drängt unverzagt Salamis Teucer dich, dort dich Sthenelus wohl des Kampfs kundig, oder wenn's gilt, Rosse zu lenken, kein träger Wagengenoss. Bald auch Meriones kennst du. Sieh, da tobt, dich zu erspähn, voll Grimms, tydeus sohn dem der vater weicht welchen du wie der hirsch wenn er daher im tal annahn sahe den wolf labendes gras vergißt mit hochatmender angst fliehest o weichling du der ein anderes ihr verhieß zornvoll längen die frist dardanus alter burg und den troischen fraun krieger um peleus sohn doch am tag des geschicks äschern achaische flammen pergamus häuser ein. Ende von Oden, erstes Buch, 11 bis 15.